Die Fälle des Kommissario Guido Brunetti. Suor Immaculata, mit bürgerlichem Namen Maria Testa, eine junge aus Sizilien stammende Nonne, hat ihren Orden sowie das Pflegeheim, in dem sie zuletzt Dienst tat, verlassen. Ich habe nicht nur dieses Heim verlassen, Dottore. Ich bin aus dem Orden ausgetreten. Habe alles hinter mir gelassen, um mein neues Leben zu beginnen. Da sie in einem anderen Heim Kommissario Brunettis Mutter betreut hatte, wandte sie sich mit einem schrecklichen Verdacht an ihn. Sie befürchtete, dass einige der 5 alten Leute, die zuletzt im Pflegeheim San Leonardo angeblich sanft entschlafen waren, keines natürlichen Todes gestorben sein könnten. Das brachte Brunetti und seinen Sergente Vianello in einige Bedrängnis, mussten sie sich doch der mühsamen Kleinarbeit unterziehen, den jeweiligen Erben Informationen zu entlocken. Aber dann wollte sie den Nonnen 100 Millionen Lire vermachen. Und was haben Sie unternommen? Ich bin zu meinem Anwalt gegangen. Die Gespräche mit den Erben der angeblich sanft Entschlafenen waren wenig ergiebig und Brunetti begann bereits daran zu zweifeln, dass überhaupt ein Mord stattgefunden hatte, als Maria Testa schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Ein Fall von Fahrerflucht. Maria Testa lag im Koma und niemand konnte sich einen Reim auf die Geschichte machen. Sie kann heute aufwachen oder bewusstlos bleiben. Oder sterben. Was macht man in so einem Fall? Wir untersuchen und untersuchen. Und dann bleibt nur noch beten. Sanft entschlafen. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. 2. Teil. Kaum in der Questura wies Brunetti seinen Sergente Vianello an, den Dienstplan zu ändern und dafür zu sorgen, dass vor Maria Testas Zimmer eine Wache aufgestellt wurde, und zwar Tag und Nacht. Dann rief er seinen Freund, den Kunsthändler Lele, an. Es scheint, dass Fabio Messini die Frauen liebt. So. Haben deine Freunde auch zufällig etwas über Messinis Pflegeheim gesagt? Die Heime. Das eine hier und 4 auf dem Festland. Wussten deine Freunde noch mehr? Nur, dass in allen 5 Heimen derselbe Orden das Pflegepersonal stellt. Die Schwestern vom Heiligen Sakrament. Wieso gehören sie dann ihm? Vielleicht ist er nur der Direktor. Aber er ist für alle 5 zuständig. Ah, ich verstehe. Danke, Lele. Vice Questore Patta war seit über einer Woche wieder aus dem Urlaub zurück. Bisher war es Brunetti gelungen, jede persönliche Begegnung mit ihm zu vermeiden. Auch heute traf er Signorina Elettra allein an, in stiller Zwiesprache mit ihrem Computer. Hier habe ich für den Vice Questore den Bericht über die vergangenen Wochen. In Ordnung, Kommissario. Ich gebe ihn weiter. Ach, Signorina, ich möchte Sie noch um einen Gefallen bitten. Ja? Ja, es geht um einen Priester in San Polo, einen Don Luciano. Könnten Sie für mich herausbekommen, ob einmal gegen ihn ermittelt worden ist? Oder ob er oft versetzt worden ist? Oh. Und ja, wenn es geht, wo er zuletzt tätig war. Mhm. Und warum man ihn hierher geschickt hat. Oh. Die Schweizer Banken wären einfacher als Ermittlungen gegen einen Priester. Aber ich versuche es. Danke. Buonasera, Suora. Ich bin mit Dottor Messini verabredet. Buonasera, Signore. Die Tür wurde ihm von einer Nonne in weißer Tracht geöffnet, die ihm gerade bis zur Schulter reichte. Der Dottore ist nur montags hier. Sie haben sicher die Verabredung mit seiner Stellvertreterin, Dottoressa Alberti. Danke. Er trat in einen großen Innenhof mit überdachtem Brunnen in der Mitte. Von einem dunkelvioletten Fliederbusch in der Ecke wehte Brunetti süßer Duft entgegen. Schön ist es hier, wunderschön. So still. Ja, nicht wahr? Während die beiden den sonnenbeschienenen Hof überquerten, sah Brunetti sie im Schatten des Balkons, der an zwei Seiten des Gebäudes entlang lief. Aufgereiht wie ein bildlich dargestelltes Memento Mori saßen sie da. 6 oder 7 reglose Gestalten in Rollstühlen. Die starren Augen so hohl wie bei griechischen Statuen. Hier entlang. Danke sehr. Die Nonne blieb vor einer Tür stehen, klopfte einmal, öffnete, als sie von drinnen etwas hörte, und ließ Brunetti eintreten. Signor Brunetti, nehme ich an. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Dottoressa. Und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch mit mir nehmen. Das gehört zu unserem Dienst an der Gemeinschaft. San Leonardo wurde vor 6 Jahren eröffnet. Vom Patriarchen gesegnet und mit Personal beschickt durch die tüchtigen Schwestern des Ordens vom Heiligen Sakrament. Wir sind übrigens eine gemischte Einrichtung. Entschuldigen Sie, Dottoressa, was darf ich darunter verstehen? Es bedeutet, dass wir Patienten hier haben, deren Pflegekosten vom öffentlichen Gesundheitssystem getragen werden, aber auch Privatpatienten. Ich verstehe, ja. Könnten Sie mir sagen, zu welcher Kategorie Ihre Mutter gehören würde? Lange Jahre in den Korridoren der Bürokratie hatten Brunetti nur zu deutlich klargemacht, dass sie unter das öffentliche Gesundheitssystem fiel. Dennoch lächelte er Dottoressa Alberti an. Sie wäre natürlich Privatpatientin. Ah ja, wir müssen es nur wegen der Abrechnungen wissen. Ja. Wie ist denn der Gesundheitszustand Ihrer Frau Mutter? Gut, vielen Dank, nein, gut. Mhm. Sie schien an dieser Antwort weniger interessiert zu sein als an der vorherigen. Dürfte ich mich hier vielleicht ein wenig umsehen, Dottoressa? Spricht nichts dagegen, dass eine der Schwestern Sie durchs Haus führt, Signor Brunetti. Suor Clara? Oder wenigstens durch einen Teil. Ja. Dottoressa? Suor Clara, ich möchte Sie bitten, Signor Brunetti den Aufenthaltsraum und die Küche zu zeigen. Ja, vielleicht auch eines der Privatzimmer. Ja, gern. Ach, meine Mutter ist sehr religiös. Wenn es irgendwie geht, möchte ich gern auch noch mit der Mutter Oberin sprechen. Also, das ist eigentlich nicht üblich. Glauben Sie, es würde gehen, Swara? Ich glaube schon. Ich habe die Mutter Oberin eben aus der Kapelle kommen sehen. Nun, in diesem Falle könnten Sie vielleicht ein paar Worte an Sie richten. Danke Ihnen vielmals, Dottoressa. Leben Sie wohl, Signore. Das Haus, in dem meine Mutter jetzt ist, wird auch von Ihrem Orden geführt. Es ist die Casa Marina in Dorlo. Warum wollen Sie Ihre Mutter denn hierher verlegen? Ach, wissen Sie, es wäre für meinen Bruder und mich näher. Und unsere Frauen würden Sie dann auch lieber besuchen. Aha. Sie nickte, wusste offenbar nur zu gut, wie ungern viele Leute ihre betagten Angehörigen besuchten. Dort war jahrelang eine Schwester, die dann aber, so viel ich weiß, hierher versetzt wurde, Suor Immaculata. Es sah aus, als wäre Suor Clara gestolpert oder hätte den Fuß zu hart auf den unebenen Steinboden gesetzt. Kennen Sie Suor Immaculata? Ja, bitte hier hinauf. Sie war sehr gut zu meiner Mutter, genauer gesagt, meine Mutter hat sie sehr ins Herz geschlossen. Ich bin froh, dass sie hier ist, denn offenbar hat sie einen beruhigenden Einfluss auf Mama. So. Hier oben wohnen die Frauen. Ah, ja. So, hier, dieses Zimmer. Hier, bitte können Sie sich gerne ansehen. Danke. Aha. Ja. Ja, ja, sehr schön. Bevor ich zu Ihrer Mutter Oberin gehe, würde ich gern zur Immaculata guten Tag sagen. Zur Immaculata ist nicht mehr hier. Ach, das höre ich aber ungern. Meine Mutter wird zutiefst enttäuscht sein. Ist sie in ein anderes Pflegeheim versetzt worden? Sie ist nicht mehr unter uns. Sie ist tot. Gütiger Himmel, das ist ja furchtbar. Gott sei ihrer Seele gnädig. Ja, Gott sei ihrer Seele gnädig. Sie hat den Orden verlassen. Sie wurde von einem unserer Patienten erwischt, als sie aus seinem Zimmer Geld stehlen wollte. Das ist ja entsetzlich. Als sie hinzukam, hat sie ihn zu Boden gestoßen und ihm das Handgelenk gebrochen. Und dann ist sie fort, einfach verschwunden. Wurde die Polizei verständigt? Nein, ich glaube nicht. Niemand wollte einen Skandal. Nun, ich finde aber, da müsste die Polizei verständigt werden. So ein Mensch darf doch nicht frei herumlaufen. Schwester Clara sagte darauf nichts. Beide gingen die Treppe hinunter und sie verschwand im Zimmer der Oberin. Kurz darauf kam sie zurück. Die Mutter Oberin empfängt Sie. Danke, Suara. Neben einem riesigen, geschnitzten Kruzifix stand im Habit des Ordens eine hochgewachsene Frau, die aussah, als habe sie sich gerade vom Bietschemel erhoben. Ich bin die Oberin dieses Klosters. Was wünschen Sie? Ich möchte mich gern über Ihren Orden informieren, um Ihre heilige Mission besser zu verstehen. Wer sind Sie? Kommissario Guido Brunetti. Es kommt nicht oft vor, dass die Polizei ein Kloster besucht. Das hängt davon ab, was in einem Kloster vorgeht. Zum Beispiel was? Zum Beispiel verleumderische Nachrede und Nichtanzeige einer Straftat, um nur das zu nennen, was ich selbst erlebt habe und bezeugen kann. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Eine Angehörige Ihres Ordens hat mir heute gesagt, dass Maria Testa, früher Sor Immaculata und Mitglied Ihres Ordens, aus diesem ausgeschlossen wurde. Sie soll versucht haben, einem Patienten Geld zu stehlen und hat ihn dann angeblich auch noch verletzt. Wenn dem so ist, dann war es eine strafbare Handlung und eine weitere strafbare Handlung war die Nichtanzeige bei der Polizei. Sollte die Tat aber nicht geschehen sein, dann ist es ein Fall von übler Nachrede. Hat Schwester Clara Ihnen das erzählt? Es ist nicht die Wahrheit. Woher dann diese Gerüchte? Sie wissen doch, wie Frauen sind, Kommissario. Sie verbreiten Gerüchte und das vor allem übereinander. Sua Immaculata ist nach wie vor an ihre Gelübde gebunden. Armut, Keuschheit, Gehorsam. Sie ist nicht, wie Sie meinen, ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens. Ganz im Gegenteil. Warum hat sie den Orden verlassen? Sie war schon immer sehr eigenwillig und aufsässig. Es ist ihr schwer gefallen, sich dem Willen Gottes und der Weisheit ihrer Vorgesetzten zu unterwerfen. Was ein und dasselbe sein soll, nehme ich an. Machen Sie nur Ihre Scherze, wenn es Ihnen beliebt. Ich bin nicht zum Scherzen hier, Mutter Oberin. Ich bin hier, um zu klären, warum sie den Ort verlassen hat, an dem sie arbeitete. Sie hat sich geweigert, einem Befehl zu gehorchen, den sie von mir, ihrer Vorgesetzten, bekommen hat. Und als ich ihr für diese Sünde des Ungehorsams eine Buße auferlegen wollte, ist sie gegangen. Als Brunetti die Wohnungstür aufschloss, wusste er sofort, dass alle da waren. Chiara und Raffi sahen im Wohnzimmer irgendetwas im Fernsehen und Paola sang in ihrem Arbeitszimmer Rossini mit. Cecilia Bartoli? Woher weißt du das? Wir haben Augen liberal. Ich meine Ohren. Meinst du, die Kinder hätten Lust, zum Abendessen auszugehen? Ach nein, die gucken sich gerade irgendeinen blöden Film an, der bis 8 dauert. Und ich habe schon was auf dem Herd. Was denn? Schweinefleisch, Ragout mit Steinpilzen und dazu Polenta. Mmh. Kein Wunder, dass du diesen Bauch kriegst. Was für ein Bauch? Madonna, ich muss noch Sassi haben. Ja, dann tu's doch jetzt. Und ich gehe schon in die Küche. Als Brunetti ihr nach einer Weile nachkam, reichte sie ihm ein Glas Dolcetto. So. Ich habe ihm gesagt, wie es ihr geht und wo sie ist. Und, was hast du für einen Eindruck von ihm? So anständig, dass er ihr eine Arbeit und eine Wohnung suchen hilft. Und so besorgt, mich anzurufen, nachdem das passiert ist. Sag mal, was war das denn deiner Meinung nach? Tja, ein Unfall oder was Schlimmeres. Du meinst, dass jemand sie umbringen wollte. Aber warum? Ich weiß, dass wir nicht genug Beweise haben, aber... Wieso wird in der Casa di Cura Schlechtes von ihr erzählt? Sie hätte Geld gestohlen und einen von den alten Leuten verletzt. Und warum hätte man sie angefahren und an der Straße liegen lassen? Unfall mit Fahrerflucht? Vielleicht war es ein Unfall. Und vielleicht ist es reiner Zufall, dass sie in der Casa di Cura schlecht von ihr reden. Ich glaube, jemand hat versucht, sie umzubringen. Tja. Und ich glaube, dass jemand die Gerüchte gezielt in die Welt gesetzt hat. Ja. Alles, was du mir über sie erzählt hast, sagt mir, dass sie niemals lügen oder stehlen würde. Nachdem sie mit dem Essen fertig waren, ging er zu Chiara ins Zimmer. So wie die Nacht dem Tag folgt, kamen sie auf die Schule zu sprechen. Schließlich war die Sache mit der Religionsnote noch immer nicht ganz geklärt. Und am schlimmsten ist es, wenn wir Fragen stellen. Was für Fragen? Ach, zum Beispiel heute. Da hat er gesagt, dass Gott unser Vater ist und hat immer so von ihm gesprochen wie von einem Mann. Da habe ich mich gemeldet und gefragt, ob es stimmt, dass Gott ein Geist ist. Ja, das stimmt, hat er gesagt. Da habe ich gefragt, ob es denn auch stimmt, dass ein Geist sich von einem Menschen dadurch unterscheidet, dass er keinen Körper hat und überhaupt nicht aus Materie ist. Und da sagt er wieder ja. Und da habe ich gefragt, wieso Gott denn dann ein Vater, ein Mann sein soll, wenn er doch ein Geist ohne Körper ist. Ja. Und was hat Don Luciano darauf geantwortet? Wütend ist er geworden und hat mich angebrüllt, dass ich mich aufspielen wollte. Aber das stimmt gar nicht, Papa. Ich wollte es nur wissen. Ich meine, Gott kann doch nicht beides sein. Nein, nein. Ich weiß nicht, mein Engel. Schau mal, vielleicht ist Gott so groß, dass unser winziges Universum gar keine Bedeutung für ihn hat. Hast du darüber mal nachgedacht? Nein. Naja, wäre wohl möglich. Kann ich jetzt meine Hausaufgaben machen gehen? Später, als Chiara und Raffi gegangen waren, saßen Brunetti und Paola noch zusammen. Hat sie dir noch etwas über Don Luciano gesagt? Also, was ich von Chiara höre, das klingt nicht nur komisch, sondern schockierend. Herrgott, noch mal! Sind die denn alle so? Ich glaube nicht, dass es viele sind. Ich dachte immer, du hasst Priester. Kann sein, dass es so klingt, wenn ich wütend bin. Aber hassen tue ich nur Tyrannen. Und geistliche Tyrannen sind die schlimmsten, die feigsten. Aber Priester an sich, es gibt viele gute darunter. Ja, hoffentlich. Da er das Thema Religion offenbar ebenso wenig aus seinem Privatleben wie aus seinem Beruf heraushalten konnte, widmete sich Brunetti an diesem Abend der Lektüre der alten Kirchenväter. Ein Zeitvertreib, der ihm wenig lag. Und während er sich gerade Gedanken darüber machte, dass sie von solchen Leuten ihre Kinder erziehen ließen, läutete das Telefon. Pronto? Ja, Kommissar... Ah, Miotti, was gibt's? Ja, einer von den Leuten, bei denen Sie und Vianello waren, Kommissario, ich bin jetzt dort. Er ist tot. Wer? Signor Dapré. Was ist passiert? Wir wissen es nicht genau. Ich bin hier in der Wohnung und warte auf... Wer hat Sie gerufen? Der Mann, der unter ihm wohnt. Bei ihm kam Wasser durch die Decke und da ist er hinaufgegangen, um nachzusehen, was los ist. Er hat einen Schlüssel von der Wohnung und da hat er Signor Dapré im Bad auf dem Boden gefunden. Und? Wie es aussieht, ist er gestürzt und hat sich das Genick gebrochen. Ich bin in 20 Minuten da. Ja. In Daprés Wohnung angekommen, sah Brunetti Dr. Rizzardi, wie er ihn schon allzu oft gesehen hatte. Nämlich über den reglosen Körper eines Toten gebeugt. Buonasera, Guido. Ciao, Ettore. Na? Tja, wie es aussieht, wollte er sich ein Bad einlassen und ist dabei auf dem Boden ausgerutscht. Barfuß auf den Kacheln ausgerutscht. Ja, so sieht's aus. Brunetti besah sich die kleinen Schuhe, die am Fußende des Bettes standen. Das schwarze Gummi der Sohlen und Absätze war glatt und glänzte. Einziges Zeichen der Abnutzung waren zwei graue Scheuerstellen an den Außenkanten der Absätze. Also so habe ich noch nie einen ums Leben kommen sehen. Ich habe zwar über sowas gelesen, zumindest über die Gefahr, die ein Sturz für solche Leute bedeutet. Aber normalerweise brechen sie sich nur ein paar Rückenwirbel. Ich nehme ihn mir gleich am Vormittag vor, Guido. Aber danach will ich dir vermutlich auch nichts anderes sagen können. Er hat sich das Genick gebrochen, als der Kopf im Sturz nach hinten kippte. Danke, Tor, ich rufe dich an. Gut, ab 11. Miotti, ich brauche alle Fingerabdrücke, die Sie finden, besonders hier im Bad und vor allem um die Wanne herum. Und Fotos aus jedem Blickwinkel. Dann verlangte Brunetti noch, dass man mit einem Föhn das Wasser, das ausgelaufen war, auftrocknete, um nach Schürfspuren zu sehen. Nach Anzeichen, dass Dapré vielleicht ins Bad geschleift worden wäre. Er zeigte auf ein paar Druckstellen, die unter dem Wasserfilm kaum zu sehen gewesen waren. Wenn Sie mir sagen könnten, wonach wir suchen, Kommissario. Wir suchen nach allem, was auf Fremdeinwirkung hindeutet, Miotti. Draußen schlug ihm Nebel entgegen. Er ging zum Academia-Anleger, Aber als er hinkam, stellte er fest, dass er gerade ein Boot verpasst hatte. Also beschloss er, zu Fuß nach Hause zu gehen und nahm den Weg über den Campo San Barnaba. Im Gehen dachte er über die rechtlichen Folgen nach, die Daprés Tod haben würde. Das Erbe seiner Schwester war noch zu regeln und sein plötzliches Ableben gab den Begünstigten des umstrittenen Testaments nun Gelegenheit, ihren Anspruch auf 100 Millionen Lire geltend zu machen. Ein stolzer Betrag für einen Orden, den ein Gelübde zur Armut verpflichtete. Am nächsten Morgen machte Kommissario Brunetti sich gleich auf den Weg in die Leichenhalle. Tja, Guido. Er hatte eine kleine Prellung an der linken Kinnseite und eine neben der Wirbelsäule. Mhm. Beide können von dem Sturz stammen. Im Fallen hat es ihm dann den Kopf nach hinten gerissen, wie ich dir heute Nacht schon gesagt habe. Könnte er geschlagen oder gestoßen worden sein? Das wäre möglich. Aber du kriegst mich nicht dazu, sowas offiziell zu sagen. Amtlich. Vom Anwalt Daprés hatte Brunetti erfahren, dass der Nachlass, von der Wohnung abgesehen, nicht sehr viel wert war. Daprés hatte fast sein ganzes Geld in seine geliebten Schnupftabakdosen gesteckt. Und die hatte er dem Museo Correr vermacht. Anschließend ging Brunetti zum Labor des Polizeifotografen, der ihn gebeten hatte, sich die Bilder selbst anzuschauen. Haben Sie sich die Schuhe angesehen? Die Absätze sind hinten abgescheuert. Aber an vielen Stellen. Könnten diese Schleifspuren von den Absätzen verursacht worden sein? Nicht überzeugend. Aber er könnte ins Bad geschleift worden sein. Ja, es könnte aber auch was anderes gewesen sein. Koffer, Stuhl, Staubsauger. Und was war es Ihrer Meinung nach? Kommissario, ich sehe auf dem Foto nur zwei parallele Striche auf dem Boden. Brunetti rief die Polizeiwache am Lido an. Man wusste noch nichts über den Wagen oder den Fahrer, der in den Unfall mit Fahrerflucht, wie der Vorfall noch immer bezeichnet wurde, verwickelt gewesen war. Da er noch immer die Geschichte mit Chiaras Religionslehre im Kopf hatte, suchte er Elettra Sozzi auf. Signorina, haben Sie schon etwas über Don Luciano? Ja, Kommissario. Er ist schon in seiner Seminaristenzeit aktenkundig geworden und danach im Abstand von wenigen Jahren immer wieder. Ah. Jedes Mal gab es Anschuldigungen wegen seltsamer Geschichten mit kleinen Mädchen. Ach Gott. Aber bis jetzt liegt nichts Konkretes vor. Jedenfalls ist er sehr häufig versetzt worden. Wie sind Sie denn daran gekommen? Solche Informationen werden vor Laien doch eher geheim gehalten. Ich habe einen Freund, der im Amt des Patriarchen arbeitet. Er hat ein Verhältnis mit einer Freundin von mir. Brunetti ging wieder hinauf in sein Büro und rief von dort aus Miotti im Krankenhaus an. Irgendwas Neues, Miotti? Alles ganz ruhig hier. Brunetti hatte von der Schwester in der Intensivstation erfahren, dass man die Polizeipatientin in ein Privatzimmer verlegt hatte. Ihr Zustand habe sich nicht verändert. Sie sei noch immer ohne Bewusstsein. Und was machen Sie? Ich lese, Kommissario. Sie haben hoffentlich nichts dagegen. Besser lesen, als den Schwestern schöne Augen machen. Hat Maria Besuch gehabt? Nur der Mann vom Lido war da, dieser Sassi. Sonst niemand. Haben Sie schon mit Ihrem Bruder gesprochen, Mirti? Ja, also zuerst wollte er nichts sagen, aber ich habe ihm erklärt, dass ich es unbedingt wissen muss. Und da hat er gemeint, es gibt da ein Gerücht, dass Cavaletti mit Opera Pia zu tun hat. Glaubt Ihr Bruder, dass an dem Gerede was dran ist? Ja, er glaubt es, Kommissario. Danke, Miotti. Wenn es ein wohlgehütetes Geheimnis gab, dann Opera Pia. Brunetti wusste nicht mehr darüber, als dass es eine religiöse Organisation war, halb geistlich, halb weltlich, die sich dem Papst zu absolutem Gehorsam verpflichtet fühlte und nach einer Erneuerung der Macht oder Autorität der Kirche strebte. Und da er nicht wusste, wen er in dieser Angelegenheit konsultieren sollte, bat er auch diesmal Signorina Elettra, deren Verbindungen ihm nachgerade Respekt einflößten, um Hilfe. Vorerst aber ging Brunetti den Dingen auf seine Weise nach. Dottor Messini? Am Apparat, wer ist da? Kommissario Brunetti. Worum geht es, Kommissario? Ich würde das lieber nicht am Telefon besprechen. Sie werden kaum erwarten, dass ich in die Questura komme. Außer Sie möchten vermeiden, dass Ihre Patienten durch eine Razzia der Guardia di Frontiera aufgeregt werden, wenn sie kommt, um ihre philippinischen Krankenschwestern zu vernehmen. Dottore? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wie Sie meinen. Ich hatte gehofft, wir könnten darüber in aller Ruhe sprechen und die Sache vielleicht regeln, bevor Sie sich zur Peinlichkeit entwickeln. Wenn Sie zu beschäftigt sind, Dottore, habe ich dafür volles Verständnis. Naja, natürlich bin ich beschäftigt, aber ich sehe gerade, dass meine Mittagsverabredung abgesagt wurde, ja. Darf ich Sie zum Essen einladen, Kommissario? Im Da Fiori? Da Fiori war nicht nur das beste Lokal in der Stadt, sondern zeigte außerdem, dass Messini wichtig genug war, um dort jederzeit kurzfristig einen Tisch zu bekommen. Brunetti verneinte im Ton eines Beamten, der es nicht gewöhnt war, mit einem Mittagessen bestochen zu werden. Verzeihen Sie, Kommissario, ich fand nur, dass der Ort eine angenehme Atmosphäre bietet, sich kennenzulernen. Vielleicht können wir uns ja in meinem Büro in der Questura kennenlernen, wenn Ihnen die Atmosphäre angenehm ist, Dottore. Ja, natürlich. Würde 3:30 Ihnen passen? Ausgezeichnet. Noch rechtzeitig vor Dottor Messinis Besuch lag die Liste der ausländischen Krankenschwestern in seinen Pflegeheimen vor. Die meisten kamen von den Philippinen, 2 aus Pakistan, 1 aus Sri Lanka. In allen Fällen waren die Frauen als Touristinnen eingereist und hatten ihre Visa verlängert bekommen, nachdem sie den Nachweis vorgelegt hatten, dass sie an der Universität Padua studierten. Messini war pünktlich. Herr Kommissario, Sie sagten, Sie hätten Fragen zu Leuten, die für mich arbeiten. So ist es, Dottore. Wie kommt es, dass die in Italien arbeiten? Ich kümmere mich nicht um Personalfragen. Das ist Sache meiner Verwaltung. Dafür bezahle ich die Leute. Und sicher großzügig. Ja, sehr. Wo liegt das Problem? Ja, es scheint, dass einige Ihrer Mitarbeiter nicht die richtigen Genehmigungen haben, um legal in diesem Land arbeiten zu dürfen. Wenn vielleicht irgendetwas übersehen wurde oder noch irgendwelche Anmeldegebühren zu entrichten sind, dann möchte ich Ihnen versichern, dass ich von Herzen gern alles tun werde, was nötig ist. Das ist sehr großzügig von Ihnen, Dottore. Ich möchte alles tun, was in meiner Macht steht, um mir das Wohlwollen der Behörden zu erhalten. Sie brauchen mir diese Anmeldegebühr nur zu nennen. Ach, wissen Sie, Dottor Messini, genau genommen ist es gar nicht das Pflegepersonal, über das ich mit Ihnen sprechen wollte. Es geht eigentlich mehr um eine Angehörige des Ordens vom Heiligen Sakrament. Sie meinen die Nonnen? Vor etwa einem Jahr wurde eine der Schwestern versetzt, und zwar vom Dolo in San Leonardo. Wenn Sie es sagen, Kommissario, ich weiß relativ wenig über das Personal. Anders als bei den ausländischen Schwestern. Ich möchte wissen, ob Ihnen bekannt ist, warum diese Schwester versetzt wurde. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Kommissario. Die bewusste Ordensschwester hat das Pflegeheim vor einigen Wochen verlassen. Wussten Sie das? Nein. Wer nimmt eigentlich die Gehälter entgegen? Keine Ahnung, wahrscheinlich die Mutter Oberin. Auf wen laufen die Überweisungen? Auf den Orden. Und da die Schwestern einem religiösen Orden angehören, nehme ich an, dass sie keine Steuern und Sozialabgaben für sie zahlen müssen. Kommissario, sollten Sie vorhaben, in dieser Art fortzufahren, halte ich es für besser, wenn mein Anwalt dabei ist. Ich habe nur noch eine weitere Frage, Dottore. Behalten Sie doch Platz. Ich versichere Ihnen, dass für die Hinzuziehung Ihres Anwalts keinerlei Notwendigkeit besteht. Ich bin weder von der Guardia di Finanza noch von der Guardia di Frontiera. Wen Sie einstellen und wie wenig Sie dafür bezahlen, ist einzig Ihre Sache. Dann fragen Sie. Wie viele Ihrer Patienten haben Ihnen oder dem Pflegeheim schon einmal Geld vermacht? 3, glaube ich. Und jedes Mal habe ich das Erbe zurückgewiesen. Ich habe mit den Angehörigen gesprochen und sie gebeten, den Betreffenden möglichst davon abzubringen. Das ist sehr großartig. Wer das täte, wäre ein Trottel. Überlegen Sie mal, wie das aussehe. Wenn so etwas bekannt würde, kämen die Leute in Scharen angerückt, um ihre Angehörigen bei uns herauszuholen und woanders unterzubringen. Könnte es an jemand anderen im Pflegeheim gegangen sein? Nicht an meine Leute. Zumindest nicht an die weltlichen. Es wäre ein Grund zur fristlosen Entlassung. Brunetti glaubte Dottor Messini in diesem Punkt, auch wenn er seine Aussagen sicherheitshalber noch überprüfen wollte. Brunetti verbrachte den Rest des Nachmittags in der Bibliotheca Marciana und versuchte, sich über Opera Pia zu informieren. Dabei musste er feststellen, dass aus einigen Zeitschriften Seiten herausgeschnitten worden waren. Hier. Schauen Sie sich das mal an. Wieder mal die Abtreibungsgegner? Ich glaube, diesmal sind es Leute von Opera Pia. Ah, noch schlimmer. ich weiß nicht, ob wir das Geld haben, immer wieder Ersatzexemplare zu kaufen. Passiert so etwas oft? Erst in den letzten Jahren. Scheint die neueste Protestform zu sein. Die vernichten jeden Artikel, in dem etwas steht, womit sie nicht einverstanden sind. Vor Jahren gab es, glaube ich, mal einen Film über Leute, die Bücher verbrannten. Das tun wir ja wenigstens nicht. Noch nicht. Brunetti erkannte seine hundsmiserable Laune, die sich durch die Begegnung mit Opera Pia zweifellos noch verschlimmert hatte, und wusste, dass er dagegen nur etwas tun konnte, indem er zu Fuß ging. Der Wegweiser zum Ospedale Civile brachte ihn auf die Idee und 20 Minuten später war er dort. Maria Testas Zustand ist unverändert, Kommissario. Aber sie liegt jetzt auf 317, privat. Danke. Auf dem Bett lag eine zugedeckte Gestalt. Schläuche führten zu Plastikflaschen über und unter ihr. Aber der Mensch, den Brunetti sah, war verändert. Die Augen waren tiefer in den Schädel gesunken, der Körper war kaum noch auszumachen. So dünn war sie in den paar Tagen geworden. Opera Pia hat die Finger in diesen Pflegeheimen? Brunetti hatte bis nach dem Abendessen gewartet, Paola zu erzählen, dass er im Zuge seiner Ermittlungen auf Opera Pia gestoßen war. Na, kein Wunder, dass die alten Leute da sterben. Wahrscheinlich bringen sie sie um, damit sie von ihrem Geld wieder ein paar wilde Heiden zur heiligen Mutterkirche bekehren können. Paola, ich weiß nicht, ob sie die Finger drin haben. Aber man sagt, dass der Padre dort Mitglied sei. Genügt das nicht, um ihn einzusperren? Wofür einsperren? Dafür, dass er in Religionsfragen anderer Meinung ist als du? Ach, jetzt komm mir doch nicht mit solchen Spitzfindigkeiten. Aber ich kann doch nicht hingehen und einen Priester verhaften, nur weil er vielleicht einer religiösen Organisation angehört. Du weißt genau, was das für ein machthungriges Gesindel ist. Aber ich habe keine konkreten Beweise dafür. Ach, hör doch auf. Über Opera Pia weiß jeder Bescheid. Ja, alle glauben, sie wüssten Bescheid, aber andererseits ist es ein Geheimbund. Ist das nicht wirklich merkwürdig? Wie sie das geschafft haben, sich mit so einem Ruf zu umgeben und dabei trotzdem fast völlig geheim zu bleiben. Pronto? Ja, ja, doch, natürlich dürfen Sie. Ja, ja, ich erinnere mich an Sie vom Elternabend, Signora Stocco. Nein, nein, ich bin froh, dass Sie anrufen. Nein, nein, bitte, Signora Stocco, versuchen Sie ruhig zu bleiben. Ich verstehe. Nein. Nein, ich finde nicht, dass Sie mit ihr darüber reden sollten, Signora Stocco. Ich spreche noch heute Abend mit meinem Mann. Und ich rufe Sie morgen an. Buonasera. Das war Signora Stocco. Ihre Tochter Nicoletta ist in Chiaras Klasse. Sie waren zusammen im Religionsunterricht. Was war denn? Sie hat ja heute Abend bei den Hausaufgaben geholfen. Und plötzlich hat Nicoletta zu weinen angefangen. Und als ihre Mutter fragte, was los ist, wollte sie nichts sagen. Aber nach einer Weile hat ihr das Mädchen erzählt, dass Don Luciano in der Beichte irgendwelche Sachen zu ihr gesagt hat. Und dann hat er sie auch noch angefasst. Das Mädchen müsste uns alles sagen. Ich weiß. Aber so wie ich die Mutter verstanden habe, wird sie das wahrscheinlich nicht tun. Ja, eben. Und solange sie nicht redet, kann ich nichts unternehmen. Aber ich kann. Was meinst du? Ich werde dafür sorgen, dass der seine Strafe bekommt. Und wenn ich meinen Vater einschalten muss. Du weißt nicht einmal genau, was er getan hat. Wie kannst du da schon von Strafe reden? Mach dir keine Sorgen, Guido. Ich werde nichts Ungesetzliches tun. Aber ich werde ihn bestrafen. Und wenn nötig, vernichten. Nein, nein, nein, nein. Entschuldige, ich vergesse immer, wie sehr du Melodramatik verabscheust. Brunetti war eingefallen, wie er die Ermittlungen im Fall Maria Testa vorantreiben konnte. Wir müssen nur morgen im Gazzettino die Meldung platzieren, dass sie aus dem Koma erwacht ist. Wenn dann die Leute, die sie angefahren haben, glauben, dass sie wieder reden kann, werden sie nochmal versuchen, sie zu beseitigen. Es gefällt mir nicht, sie als Lockvogel zu benutzen. Ich sagte doch, dass jemand im Zimmer sein wird. Aber irgendjemand im Krankenhaus muss darüber informiert werden. Natürlich. Die Leute reden. Irgendjemand wird früher oder später erzählen, dass sie eine Wache im Zimmer hat. Dann sagen wir eben nichts von einer Wache. Wir können sagen, es wären Verwandte. Stellen Sie diese Woche die Dienstpläne auf Janello? Ja, Kommissario. Gut. Die Wachen werden ins Zimmer verlegt. Und sagen Sie den Leuten, dass sie unter gar keinen Umständen das Zimmer verlassen dürfen, außer wenn eine Schwester bei ihr ist. Als Brunetti an diesem Morgen zu Elettra Sorzi ins Büro kam, wirkte die junge Frau ungewöhnlich ernst auf ihn. Was gibt's für Kummer, Signorina? Mit Padre Pio Cavalletti, Kommissario. Hier, dies kommt von der Schweizerischen Vereinsbank in Lugano. Aha. Signor Cavalletti, wir bestätigen Ihre Einzahlung vom 29. Januar in Höhe von 36 Millionen italienischen Lire auf Ihr Konto bei unserer Bank. Der derzeitige Kontostand beträgt demnach 465.347 Schweizer Franken. Und das habe ich aus dem Amt des Patriarchen, hat ein Anwalt geschrieben. Aha. In Anbetracht der Rückerstattung der von der Mutter meiner Mandantin an Pio Cavalletti gezahlten Gelder hat meine Mandantin sich entschieden, ihre Betrugsanzeige zurückzuziehen. Und hier, der ist auch sehr interessant, der Antwortbrief des Patriarchen an die Kanzlei. Elettra, Elettra. Aufgrund der von ihrer Kanzlei an uns übermittelten Informationen wurde beschlossen, Padre Pio Cavalletti von seiner Mitgliedschaft im Orden Opera Pia zu entbinden. Wie verstehen Sie das? Nötigung. Diesmal öffnete auf Brunettis Läuten der Pförtner. Ein Mann in den 50ern, angetan mit einem Gewand, das wohl eine Mönchskutte darstellen sollte, aber nur aussah wie ein schlecht gearbeitetes Hemd. Er führte Brunetti zu Padre Pio. Schön, Sie wiederzusehen, Kommissario. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Sua Immaculatas Genesung ist sicherlich eine Antwort auf unsere Gebete. Ich möchte Ihnen noch ein paar Fragen stellen, Padre. Erzählen Sie mir doch etwas über Ihre Arbeit im Pflegeheim. Ja, ich nehme den Patienten und einigen von den Mitarbeitern die Beichte ab. Das ist eine große Verantwortung. Besonders die Beichte der alten Leute. Warum gerade das? Weil sie dem Ende ihres Erdendaseins näher sind. Verstehe. Haben Sie ein Konto bei der Vereinsbank in Lugano? Das ist aber eine sonderbare Frage. Was hat denn das mit der Beichte dieser alten Leute zu tun? Genau das versuche ich herauszufinden, Padre. Na ja, ein Teil meiner Familie lebt im Tessin und ich besuche sie 2 bis 3 Mal im Jahr. Ich finde es einfach praktischer, etwas Geld dort zu haben, statt es mit mir hin und her zu schleppen. Und wie viel haben Sie auf diesem Konto, Padre? Also das... Es werden keine 1.000 Franken sein. Warum wurden Sie von Opera Pia ausgeschlossen? Kommissario, was stellen Sie doch für sonderbare Fragen? Wenn ich nur wüsste, welche Zusammenhänge da in Ihrem Kopf bestehen. Das ist keine Antwort, Padre. Man hat mich für außerstande befunden, den hohen Ansprüchen von Opera Pia gerecht zu werden. Das wäre dann alles, Padre. Brunetti, der von Mitternacht an bei Maria Testa gewacht hatte, war dann in strömendem Regen gleich zur Questura gegangen. Er hatte schlechte Laune und war ganz auf Ärger eingestellt, der auch prompt kam, als der Vice Questore ihn zu sich befahl. Es sind Beschwerden über Sie eingegangen. Der Prior des Ordens vom Heiligen Sakrament hat angerufen und sich dagegen verwahrt, wie Sie mit Angehörigen seines Ordens umspringen. Außerdem sagte er, dass Sie eine Angehörige des Ordens versteckt halten. Versteckt? Ja, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurde, inzwischen wieder bei Bewusstsein ist und nun zweifellos anfangen wird, Verleumdung über den Orden zu verbreiten. Stimmt das? Ja. Und Sie wissen, wo sie ist? Sie haben es eben selbst gesagt, im Krankenhaus, wo sie unter Polizeischutz steht. Und wer hat diesen Polizeischutz genehmigt? Warum ist davon in den Dienstplänen nichts erwähnt? Wir haben es als Überwachung eingetragen. Seit 4 Tagen sitzen Polizisten in diesem Krankenhaus herum und tun nichts. Und Sie wagen es, das als Überwachung zu bezeichnen? Ich glaube, dass sie in Lebensgefahr ist, Vice Questore. Wenn sie sich imstande gesehen hat, den Schutz der Mutterkirche zu verlassen, dann sollte sie auch bereit sein, in dieser Welt, auf die sie so wild ist, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Es hat kein Polizist vor diesem Zimmer zu sitzen. Und wenn einer trotzdem hingeht, wird er unverzüglich vom Dienst suspendiert. Und wenn Sie noch einmal jemanden hinschicken, dann sind Sie auch erledigt. Haben Sie verstanden, Brunetti? Der Mann schien Angst zu haben. Konnte es sein, dass Pater noch jemand anderem als dem Staat zu diensten war? Jedenfalls hatte er nichts davon gesagt, dass jemand nicht in seiner Freizeit bei Maria Testa wachen dürfe. Brunetti war überzeugt, dass Vianello und die anderen mitspielen würden. Maria, Sor Immaculata. Ihre Brust hob und senkte sich, sonst geschah nichts. Brunetti hatte Vianello wieder um Mitternacht abgelöst. Um 2 kam die Krankenschwester. Wie geht es ihr? Ihr Puls ist schneller geworden. Das passiert manchmal, wenn eine Veränderung bevorsteht. Heißt das, sie wird aufwachen? Möglich. Etwas nach 3 kam wieder eine Schwester ins Zimmer, die ein zugedecktes Tablett bei sich hatte. Sie griff nach der Bettdecke und zog sie fort. Und da sah Brunetti die Spur, die ihre Schuhe auf dem Fußboden hinterlassen hatten. Eine gerade Reihe nasser Abdrücke. Brunetti machte einen Satz durchs Zimmer, das Handtuch fiel vom Tablett. Er erblickte das lange Messer und konnte das Gesicht von Signorina Lerini erkennen. Antichrist! Ich muss den Antichrist töten! Feinde Gottes sollen in den Staub getreten werden und nicht mehr sein. Seine Rache ist mein. Gedient soll kein Leid geschehen durch die Pforte des Antichrist. Brunetti hatte eine Stichwunde am linken Arm. Mit der rechten packte er Signorina Lerini und riss sie vom Bett weg. Mit einem Faustschlag schlug er ihr das Messer aus der Hand. Was geht hier vor? Der herbeigeeilte Arzt knipste die Deckenlampe an. Signorina Lerini hob die linke Hand und richtete einen zitternden Finger auf Brunetti. Sie meinen, Sie könnten verhindern, dass Gottes Wille erfüllt werde? Sie Narr! Sie können doch nicht einfach hier hereinkommen. Bitte, Doktor, lassen Sie. Brunetti bedeutete dem Arzt zu schweigen und legte Signorina Lerini sanft die Hand auf den Arm. Sind Sie auch vom Herrn gesandt? Sie sagen es, Schwester in Christo. Ihre früheren Werke sollen nicht unbelohnt bleiben. Sünde. Sie waren beide Sünde. Ja, meine Schwester. Viele sagen, dass ihr Vater ein gottloser Mensch war. Noch im Sterben hat er Gott verhöhnt. Die Schlacht hat begonnen und muss ausgefochten werden, bis wir das Reich Gottes zurückerobert haben. Nostro Signore hat mir von ihrer Großzügigkeit berichtet. Ja, er hat mir gesagt, dass die Reichtümer meines Vaters sofort benötigt wurden. Das Warten hätte noch Jahre dauern können. Gottes Befehl ist zu gehorchen. Ja, und Dapré, dieser Sünder? Er hatte mich gesehen an dem Tag, als ich meinem sündigen Vater Gottes Gerechtigkeit widerfahren ließ. Aber er hat mich erst später angesprochen. Schwester, kommen Sie bitte mit. Hat der kleine Mann, dieser Dapré, Ihnen gedroht? Er wollte Geld. Und meine Schwester, das haben Sie Nostro Signore berichtet? Nostro Signore ist ein Heiliger. Er hat mir gesagt, was Gottes Wille ist, und ich bin hingeeilt, um ihn zu tun. Ja. Ich habe zu Dapré gesagt, dass ich ihm das Geld bringe. Und da hat er mich eingelassen. Seine Habgier hat ihn vernichtet. Hat Nostro Signore Ihnen gesagt, dass Sie ihn... Aber da kam der Arzt mit drei Pflegern ins Zimmer gestürzt. Signorina Lerini wurde auf die Psychiatriestation gebracht, wo sie starke Beruhigungsmittel bekam und rund um die Uhr bewacht wurde. Brunetti selbst wurde im Rollstuhl in die chirurgische Ambulanz verfrachtet, wo man ihm eine Spritze gegen die Schmerzen gab und mit 14 Stichen die Armwunde nähte. Als Miotti sich zur Wache einfand und statt des Kommissario nur Blutspuren antraf, eilte er ans Bett von Maria Testa. Er schaute ihr ins Gesicht und sah, dass sie die Augen offen hatte und zu ihm heraufstarrte. Brunetti sah mit einem gewissen Erschrecken, dass die Nonne, die Maria Testa jetzt betreute, eine Angehörige des Ordens vom Heiligen Sakrament war. Signor Brunetti? Ja. Was machen Sie denn hier? Ist etwas mit Ihrer Mutter? Nein, nein, nein, mit meiner Mutter ist nichts. Ich komme ihretwegen. Was ist mit Ihrem Arm? Nichts, gar nichts. Woher wissen Sie, dass ich hier bin? Es hatte den Anschein, als könne Maria Testa sich an nichts erinnern. Schwester? Signorina? Bitte, ich brauche die Bettpfanne. Ist gut, ich hol sie schon. Kommissario, es war ein grünes Auto. Was? Ich kann nicht zwischen den verschiedenen Marken unterscheiden, aber es ist direkt auf mich zugefahren. Es war kein Unfall. Sie erinnern sich also? Ich erinnere mich an alles. Man hat mir gesagt, was Ihnen heute Nacht hier passiert ist, und ich hatte Zeit zum Nachdenken. Nein, kommen Sie nicht näher. Die Schwester soll nicht wissen, dass wir miteinander gesprochen haben. Aber warum denn? Sie ist eine von denen. Die bringen mich um, wenn sie merken, dass ich mich erinnere. Was haben Sie vor? Am Leben zu bleiben. Brunetti, dem der Boden unter den Füßen schwankte, ging in die Cafeteria, um etwas für seinen Kreislauf zu tun. Wenn Signorina Lerini tatsächlich verrückt war, schwand jede Chance, sie oder den Mann, der sie nach seiner festen Überzeugung auf ihre heilige Mission geschickt hatte, vor Gericht zu bringen. Es galt nun in erster Linie, Maria zu schützen. Auf dem Weg zur Psychiatriestation rief er Vianello an, um ihm zu sagen, er könne nun die Wachen offiziell im Dienstplan eintragen. Und dann sah er ihn. Guten Morgen, Kommissario. Ist es vorschnell von mir, wenn ich vermute, dass wir beide hier sind, um dieselbe Person zu besuchen? Signorina Lerini? Ja. Die können Sie nicht besuchen, Padre. Aber Kommissario, Sie werden doch nicht einem kranken Menschen, der des geistlichen Zuspruchs bedarf, den Besuch seines Beichtvaters verweigern. Jedenfalls kommen Sie mit Ihrem Verbot zu spät, Kommissario. Ich habe schon mit ihr gesprochen und ihr die Beichte abgenommen. Und ihr geistlichen Trost gespendet. Sie sagen es. Brunetti packte den Pater an seinem Gewand und riss ihn unsanft zu sich heran. Wir wissen über Sie Bescheid, Padre Pio. Und wir wissen über Sie Bescheid, Kommissario Brunetti. Nach dieser Begegnung fuhr Brunetti in die Questura und begab sich geradewegs in Vice Questore Paters Büro. Was ist denn mit Ihnen los, Brunetti? Jemand hat versucht, mich umzubringen. Eine große Mühe kann sich der Betreffende nicht gegeben haben, wenn das, was ich sehe, alles ist, was er erreicht hat. Stört es Sie, wenn ich mich setze, Vice Questore? Aber nur zu, bitte, Brunetti. Was ist denn, wie ist das zugegangen? Letzte Nacht im Krankenhaus. Ja, ich weiß, was im Krankenhaus passiert ist. Diese Frau wollte die Nonne töten, weil sie die verrückte Idee hatte, diese habe ihren Vater umgebracht. Gut, dass Sie da waren und das verhindern konnten. Brunetti hatte gewusst, dass man eine Geschichte dieser Art konstruieren würde, um Signorina Lerinis Verhalten zu erklären. Könnte es nicht eine andere Erklärung geben, Vice Questore? Zum Beispiel? Dass die Nonne etwas wusste, was Signorina Lerini geheim halten wollte. Was könnte eine Frau dieser Sorte denn schon für Geheimnisse haben? Eine Frau welcher Sorte, wenn ich fragen darf? Eine Zelotin. Eine von denen, die nichts als Religion und Kirche im Kopf haben. Ihr Vater hatte nichts am Herzen. Was haben Sie den Verstand verloren, Brunetti? Eine Frau, die täglich in die Messe geht, bringt doch ihren Vater nicht um. Woher wissen Sie, dass sie täglich in die Messe geht? Weil sowohl Ihr Arzt als auch Ihr geistlicher Ratgeber bei mir angerufen haben. Das war es also. Zum Glück traf Brunetti Vianello im Treppenhaus, der ihn auffing, als er das Bewusstsein verlor. Brunetti lag tagelang im Krankenhaus in einer Art fiebrigem Dämmerzustand, bis man das richtige Antibiotikum für ihn gefunden hatte. Als er wieder genesen war, kam Vianello, um ihn abzuholen. Signorina Lerini ist in eine Privatklinik in Rom gebracht worden. Haben Sie das überprüft? Signorina Elettra hat es bestätigt. Die Klinik steht unter der Leitung des Ordens vom Heiligen Sakrament. Und Maria Testa? Sie ist verschwunden. Wann? Vor 2 Tagen. Und Ihr Beichtvater? Er wollte unbedingt zu ihr, aber sie wollte ihn nicht sehen. Und als Vice Questore Patta einknickte und ihr ausrichten ließ, sie müsse diesen Padre empfangen, war sie verschwunden. Haben Sie den Mann am Lido angerufen, diesen Sassi? Es war das Erste, was ich getan habe. Er hat gesagt, ich soll mir keine Gedanken um sie machen. Sie sei in Sicherheit. Und was Don Luciano, den Religionslehrer von Chiara und Nicoletta, betraf, so hatte Conte Falliere, Paolas Vater, einer der einflussreichsten Männer Venedigs, eine besondere Belohnung für ihn erwirkt. Er wurde, auf Verordnung des Patriarchen von Venedig, als Seelsorger des Hochsicherheitsgefängnisses auf die Insel Asinara mitten im Tyrrhenischen Meer versetzt. Sanft entschlafen. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Aus dem Amerikanischen von Monika Elvensböck. Hörspielbearbeitung Barbara Frischmuth. Sie hörten den 2. Teil. Kommissario Brunetti, Christoph Banzer. Paola, Hele Darius. Patta, Wolfgang Hinze. Vianello, Marc-Oliver Bögel. Elettra Zorzi, Verena von Beer. Lele Cossato, Adolf Spalinger. Oberin, Rosemarie Fendel. Padre Pio Cavaletti, Dieter Wien. Maria Testa, Christa Posch. In weiteren Rollen Christine Davis, Lutz Herkenrath, Hans Kemner, Volkert Kräft, Hedi Kriegeskotte, Marianne Moser, Jochen Nix, Katharina Palm, Matthias Ponier, Carola Renier und Abak Safeirat. Die Erzählerin war Hannelore Hoger. Ton und Schnitt Klaus Hoeneß, Karl-Heinz Stoll und Birgit Schilling. Assistenz Marie-Elisabeth Müller. Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Westdeutscher Rundfunk mit Deutschlandradio Berlin und Südwestrundfunk 1999.